Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol, whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Filmdreh. In der Abenteuerbucht wurde ein Film gedreht. Die Hauptrolle spielte ein riesiger Gigantosaurus-Roboter, der mit einer Fernbedienung gesteuert wurde. Und aus! Gut gemacht, super! Dieser Film wird fantastisch! Regisseurin Doreen war sehr zufrieden mit ihren Darstellern. Besonders mit Huhn Henrietta, das in der letzten Szene mitgespielt hatte. Und natürlich verfolgten die Fellfreunde jeden Moment der Dreharbeiten. Marshall hatte eine ganz besondere Aufgabe. Oh, oh, das ist gefährlich. Captain Tollpatsch, das Papier liegt zu nah an dem heißen Scheinwerfer. Es könnte schnell brennen. Oh, Entschuldigung. Ich schiebe die Skripte schnell an eine sichere Stelle. Danke. Als Überwachungshund am Drehort muss ich für Sicherheit sorgen. Die Dreharbeiten gingen weiter. Und nun musste Henrietta im Sand nach Körnern picken. Das sieht gut aus. Okay, Susi. Für die nächste Einstellung muss ich das Monster über Henrietta beugen. Alles klar, Doreen. Susi war Doreens Assistentin und steuerte die Fernbedienung. Ja, das war gut. Auch Marshall nahm seine Aufgabe sehr ernst. Halt, Kati. Bitte nicht alle Kabel zusammenstecken. Sie könnten heiß werden und dann gibt's ein Feuer. Entschuldigung, ich konnte keine Steckdose finden. Ich helfe dir, eine zu finden. Als Überwachungshund am Drehort muss ich aufpassen, dass niemand in Gefahr gerät. Oh nein, jemand ist in großer Gefahr. François stand auf einer Plattform ziemlich weit oben und wedelte mit den Armen. Ich komme sofort, François. Mit einem Satz sprang Marshall in sein Feuerwehrauto und lenkte es zur Plattform hinüber. Schon sauste François auf den kleinen Feuerwehrhund zu. Allerdings war er durch einen Draht gesichert. Super, François! Halt! Die Warnung kam zu spät und Marshall kugelte die Leiter hinunter. Sofort wurden die Dreharbeiten gestoppt. Aus! Aus? Heißt das, wir filmen nicht weiter? Danny X, der alles mit seiner Stirnkamera filmte, und zwar mit dem Kopf nach unten, war entsetzt. Genau, Draufgänger Danny. Okay. Und bitte, Draufgänger Danny X. Geht's euch gut, Leute? Es geht mir fantastisch. Ich bin nämlich ein ausgezeichneter Stuntman. Entschuldige, Ryder. Ich habe Gefahr gehört und dabei vergessen, dass François nur gespielt hat. Ich hoffe, ich habe den Film nicht ruiniert. Ruiniert? Nichts könnte diesen unglaublich tollen Film ruinieren. Das fand auch Bürgermeisterin Gutherz. Regisseurin Doreen, war Henrietta nicht absolut perfekt vor der Kamera? Ein neuer Star ist geschlüpft. Siehst du, Marshall? Es ist alles gut. Du hast nur deine Arbeit getan. Mischling Rocky konnte seine Augen nicht von dem Gigantosaurus abwenden. Wow, dieses Monster sieht so echt aus, obwohl es ja nur ein Roboter ist. Das liegt daran, dass es ein ferngesteuerter Roboter ist. Seht euch das an. Der Roboter richtete sich auf. Das ist ja voll cool. Er kann noch mehr. Passt auf. Dieses Mal spuckte er Feuerbälle. Wow. Und Gigantosaurus kann sogar abtanzen. Und wie? Während der Roboter zeigte, was er konnte, schoben Zuma und Rubble einen kleinen Wagen herbei. Das ist das Beste bei Dreharbeiten. Leckere Häppchen verteilen. Hat jemand Hunger? Allerdings. Rubbles Magen knurrte. Hey, dich dich haben wir nicht gefragt, Bäuchlein. Dafür kam Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf angelaufen. Oh, ich nehme gern ein paar Leckereien. Oh nein, das werden Sie nicht, Herr Kollege. Diese Häppchen sind nur für die Leute, die am Film mitarbeiten. Film? Welcher Film? Der Film, in dem meine zauberhafte Henrietta und meine schöne Abenteuerbucht eine große Rolle spielen. Der Traum eines jeden Bürgermeisters. Warum drehen Sie den Film nicht bei uns? Na gut, es ist nasskalt und es gibt keine schönen Landschaften oder hübsche Gebäude und wenig Einwohner. Okay, wir drehen jetzt weiter. Licht! Dafür war Captain Tollpatsch verantwortlich. Kamera! Doreen und Danny X machten sich bereit. Und bitte, das bedeutet alle loslegen. Klappe 2. Aufgeregt verfolgte Bürgermeisterin Gutherz jede von Henriettas Bewegungen. Das beste Schauspielhuhn aller Zeiten. Bürgermeister Besserwisser und seinen Chaoskätzchen gefiel das alles gar nicht. Ich muss mir was einfallen lassen, damit sie den Film in meiner Stadt drehen. Aber wie? Wie nur? Nicht jetzt, Kätzchen. Ich muss nachdenken. Doch erst einmal gingen die Dreharbeiten gut voran. Und dieses Mal schwebte François genau dorthin, wo er hin sollte. Oh nein! Jemand ist in großer Gefahr! Und aus! Echt super gemacht! Wir sind fertig für heute! Großartige Szene, Leute! Danny, ich kann es kaum erwarten, das Kopfüber-Video zu sehen, das du gemacht hast. Susi, danke, dass du dafür gesorgt hast, dass unser Dino so schön gruselig aussah. Ohne ihn hätten wir keinen Film. Das brachte Bürgermeister Besserwisser auf eine Idee. Natürlich, wir schnappen uns den Saurier. Wo das Monster hingeht, wird auch der Film hingehen. Warum habt ihr nicht daran gedacht? Aber die Kätzchen waren sich keiner Schuld bewusst. Ich brauche diese Fernbedienung. Und der Bürgermeister wusste auch schon genau, wie er das anstellen würde. Kurze Zeit später tippte jemand Susi auf die Schultern. Ich habe eine Sonderlieferung für die Monsterlenkerin. Hier, unterschreiben bitte. Der Postbote, der große Ähnlichkeit mit dem Bürgermeister hatte, drückte Susi ein Paket in die Hand, die für einen kurzen Moment die Fernbedienung auf den Tisch neben sich legte. Das Kätzchen, das leise heranschlich und zuschnappte, bemerkte sie nicht. Nandu, was das wohl ist? Das weiß ich nicht. Ich bin nur der Postbote und führe sonst gar nichts im Schilde. Schönen Tag. Neugierig öffnete Susi das Paket. Hä? Es ist ja leer. Bürgermeister Besserwisser war wieder einmal sehr zufrieden mit sich. Oh, diese Fernbedienung sieht kompliziert aus. Ich probier's mal mit diesem Knopf. Der Gigantosaurus setzte sich und begann sich zu kratzen. Was soll denn das? Das ist ein Actionfilm. Hier wird sich nicht ausgeruht. Wieso macht er das? Ich habe die Fernbedienung nicht angerührt. Wo ist die Fernbedienung? Die war weg. Also, wie funktioniert dieses Ding? Ungeduldig drückte der Bürgermeister auf einen Knopf nach dem anderen und der Roboter lief los. Nein, nein, nein, nicht ins Wasser. Wenn Roboter nass werden, gehen sie kaputt. Oh, wie bringe ich ihn dazu, umzudrehen? Vielleicht mit dem linken Knopf? Das ist schon viel besser. Susi traute ihren Augen nicht. Dieser Mann hat meine Fernbedienung. Wartet, das ist Bürgermeister Besserwisser. Stopp, Bürgermeister! Kommt schnell, Kätzchen! Blitzschnell sprangen die Chaoskätzchen in ihren fahrenden Katzenkorb. Und der Bürgermeister obendrauf. Dann rasten sie los. Und der Roboter hinter ihnen her. Wozu ist wohl dieser Knopf? Warte, wieso dreht er sich denn um? Diese Knöpfe ergeben überhaupt keinen Sinn. Einen Knopf nach dem anderen probierte der Bürgermeister aus. Und dabei aktivierte er auch den Befehl zum Feuerballspucken. Aufpassen, bleibt zurück! Ryder und die Fellfreunde konnten gerade noch die Köpfe einziehen, als einer der Feuerbälle auch bereits einen Sonnenschirm traf, der sofort in Flammen stand. Ups, das war der falsche Knopf. Ich mach das. Wasserdüsen. Im Nu war das Feuer aus. Toll, wie du den Sonnenschirm gelöscht hast, Marshall. Danke. Auch wenn er nur noch qualmt, ist es wichtig, ihn zu löschen. Sonst könnte ein neues Feuer entstehen. Das Monster läuft weg. Und zwar geradewegs Richtung Abenteuerbucht. Na Wenn es den Sonnenschirm so zugerichtet hat, was wird es dann mit der Abenteuerbucht anstellen? Marshall ist ein großartiger Feuerwehrhund, aber er ist ganz alleine. Das ist wahr, Bürgermeisterin. Aber kein Monster zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Sofort flitzten die Fellfreunde los und hinüber zur Einsatzzentrale. Marshall war der Letzte. Er fühlte sich nämlich immer noch verantwortlich. Licht, Kamera, Action! Aber er stolperte über eine leere Filmdose und schlitterte den anderen hinterher in den gläsernen Fahrstuhl. Freunde, diese Szene hätten wir im Kasten. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und als die Freunde die Zentrale im obersten Stockwerk erreichten, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Und zwar in ganz besonderen. Wie immer bei einem ultimativen Einsatz. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! In Feuerwehrhund-Uniform! So eine trug auch Ryder. Fellfreunde, wir haben eine brenzlige Situation. Wie ihr wisst, hat Bürgermeister Besserwisser sich den Dino geschnappt. Wir müssen dieses Robotermonster stoppen, bevor es noch weiteren Schaden anrichtet. Ja, diese Feuerbälle könnten gefährlich werden. Ganz genau. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass nirgendwo ein Feuer ausbricht. Deshalb starten wir jetzt den ultimativen Feuerwehrhund-Einsatz. Marshall, du kennst dich am besten aus, wenn es um Brandschutz geht. Also musst du die anderen anführen und ihnen zeigen, was zu tun ist. Der ultimative Marshall macht's. Ausgezeichnet. Außerdem brauchen wir... Sky, du musst mit deinen Flügeln aus der Luft beobachten, wo das Filmmonster hinläuft. Ich heb jetzt ab! Bei so einem großen Filmmonster wie diesem müssen alle Pfoten zusammenhalten. Also, ich möchte, dass alle von euch Marshalls Anweisungen befolgen und alle Brände löschen. Verlass dich auf uns! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinunter, die ihn zu seinem Spezialfahrzeug brachte. Marshall dagegen lief zu der großen Rutsche und sauste sie hinunter bis zu seinem Spezialfeuerwehrauto. Alles klar! Es war so groß wie ein Truck, hatte eine besonders lange Leiter, mega wow! Dazu noch eine kleine, die man abnehmen konnte, und verfügte über mehrere Schläuche und Wasserwerfer. Kurze Zeit später waren auch alle anderen an Bord. Ja! Ryder saß bereits auf seinem Spezialfeuerwehr-Quad und schon konnte es losgehen. Über die Brücke und dann Richtung Abenteuerbucht. Dort stapfte der Gigantosaurus bereits durch die kleinen Straßen. Doch Bürgermeister Besserwisser hatte immer noch Probleme mit den Knöpfen. Ach, diese Monsterfernbedienung ist einfach unmöglich zu verstehen. Nein, ich will nicht, dass das Monster Bell Bell Boogie tanzt. Es soll zu uns nach Hause wackeln. Oh, da kommen sie schon. Bürgermeisterin Gutherz kam mit Danny X in ihrem Auto angebraust und bremste genau vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer. Der Gigantosaurus ist so gigantisch, er wird bestimmt etwas kaputt machen. Ha, hör endlich auf zu tanzen. In Deckung, Frau Bürgermeisterin. Ich glaube, der Gigantosaurus spuckt gleich wieder ein Feuerball. Das Durcheinander vor seinem Restaurant lockte auch Herrn Pfeffer an, der gerade zwei Kuchen in den Backofen schieben wollte. Was ist denn das für ein Geschrei? Eine Riesenhexe! Ach du Schreck! Erschrocken warf er die beiden Kuchenformen in die Luft, die von dem Feuerball des Roboters getroffen wurden, während Henrietta vor Schreck auf eine Markise flatterte. Henrietta! Perfekt gebacken. Aber das Spezialfahrzeug der Paw Patrol war bereits ganz in der Nähe. Sky, vielleicht kannst du Gigantosaurus finden. Hopp, Flügel! Schon war Sky in der Luft. Ah! Ryder, ich hab ihn gefunden. Er ist bei Herrn Pfeffer. Wir fahren sofort dorthin. Sie mussten sich beeilen. Und wozu sind diese Knöpfe? Bürgermeister Besserwisser konnte mit der Fernbedienung nämlich immer noch nicht umgehen. Oh nein, da kommt noch einer. Der Roboter spuckte den nächsten Feuerball und dieser traf die Glocke des Rathausturms, die sofort auf den Boden fiel. Oh! An alle, bleibt schön weg vom Rathaus! Jetzt trat der Roboter gegen die Glocke. Sie flog durch die Luft, weiter und weiter, und traf die Obststände von Herrn Pfeffer, die sofort zusammenbrachen, während das Obst herumwirbelte. Vorsicht! Duckt euch! So konnte das nicht weitergehen. Zuma, Rocky, löscht die Glocke. Rubble, wir müssen verhindern, dass jemand das Obst abkriegt. Alles klar. Feuerlöscher. Spritze! Rocky und Zuma wussten genau, was sie zu tun hatten und kühlten die Glocke ab. Während Marshall seine Feuerwehrspritze so geschickt auf das Obst lenkte, dass es noch in der Luft zerplatzte, beziehungsweise von Rubble aufgefangen und zurück in die Obstkisten gelegt wurde. Das wäre erledigt. Schön gestapelt, Rubble. Danke. Aber eine Melone hatten sie übersehen. Die rollte nun vom Dach auf die Markise, auf der Henrietta hockte. Das Huhn wurde hochgeschleudert und fand sich auf dem Kopf der Riesenechse wieder. Henrietta! Oh! Oh, jemand muss mein Hühnchen retten, bevor es in Panik gerät! Wir retten Sie, Frau Bürgermeisterin! Das Feuerwehrspezialfahrzeug raste los und Bürgermeister Besserwisser versteckte sich hinter der nächsten Ecke. Kabine hoch! Marshall hatte Henrietta schon fast erreicht, als der Bürgermeister wieder nach der Fernbedienung griff. Diese Knöpfe sehen doch alle gleich aus. Also drückte er auf allen herum. Der Arm des Roboters bewegte sich nach hinten und traf die Kabine mit Marshall so heftig, dass diese sich wie wild im Kreis drehte. Ups, das war der falsche Knopf. Schon wieder. Immer schneller und schneller drehte sich die Kabine. Und der Roboter? Natürlich, jetzt läuft er los. Aber das ist nicht die Richtung von unserer Stadt. Ryder ließ den Feuerwehrhund nicht aus den Augen. Marshall, ist alles in Ordnung? Mir ist irgendwie schwindelig, aber sonst geht's mir gut. Endlich stoppte die Kabine. Also, wo ist Gigantosaurus hingelaufen? Ryder, oh, das Monster läuft weg mit meiner Henrietta. Ryder, du fährst hinterher. Wir sind direkt hinter dir. Alles klar. Henrietta hockte immer noch auf dem Kopf des Roboters, der durch die Straßen polterte. Dicht hinter ihm der fahrende Katzenkorb. Stopp! Nicht hüpfen! Doch der Gigantosaurus stapfte einfach weiter. Sogar als er mit seinen Füßen in zwei Autos stecken blieb und dadurch wie auf Rollschuhen lief. Oh oh, war ich das? Hey, nicht so schnell! Warte auf mich! Ryder suchte unterdessen auf seinem Spezialquad die ganze Abenteuerbucht ab. Auch eine Baustelle, ganz in der Nähe des Rathauses. Wo könnte das Monster nur stecken? Oh! Oh oh! Hab's gefunden! Nein! Es war nämlich direkt hinter ihm. Alles okay, Ryder. Wir übernehmen das. Marshall lenkte sein Feuerwehrspezialfahrzeug so geschickt zwischen Ryder und den Gigantosaurus, dass einige Tonnen, Kisten und kleine Container eine Sperre bildeten. Wo hast du das denn gelernt, Marshall? Ihr habt es gerade noch geschafft. Danke, Fellfreunde. Henrietta! Frauchen ist hier! Aber Henrietta schien sich auf dem Kopf des Roboters ganz wohl zu fühlen, der allerdings nicht mehr von der Stelle kam. Aha, ich habe ihn endlich angehalten. Seht ihr, Kätzchen? Ich sagte doch, ich krieg das schon hin. Und jetzt ab in unsere Stadt. Aber der Bürgermeister drückte wieder den falschen Knopf und dieses Mal drehte sich der Roboterkopf immer schneller im Kreis. Und mit ihm Henrietta. Henrietta ist das mutigste Huhn, das ich kenne. Ryder lief nun geradewegs auf den Bürgermeister zu. Diese Fernbedienung gehört Ihnen nicht, Herr Bürgermeister. Oh, ich wollte sie nur ausprobieren. Ja, drück, drück. Der Kopf des Roboters drehte sich mittlerweile so schnell, dass die Antenne, die auf seiner Stirn befestigt war, herunterfiel. Doch das bemerkte niemand. Geben Sie sie zurück, Herr Bürgermeister. Na gut, sie funktioniert sowieso nicht. Beleidigt drückte Bürgermeister Besserwisser Ryder die Fernbedienung in die Hand und machte dann, dass er und seine Kätzchen wegkamen. Sofort versuchte Ryder, den Gigantosaurus zu stoppen. Doch der begann, Feuerkugeln zu spucken. Freunde, das war nicht meine Absicht. Und dann stapfte er wieder los, in die andere Richtung. Und das auch nicht. Die Fernbedienung funktioniert nicht. Wir können diesen Roboter nicht steuern. Und es gab noch ein Problem. Ryder, diese Kisten da gucken vor sich hin. Das könnte gefährlich werden. Wir müssen sie unbedingt löschen. Das werden wir auch tun. Sky, während wir sie löschen, behältst du das Monster im Auge. Ich bin schon unterwegs. Ruff, ruff, Flügel! Im Nu war Sky wieder in der Luft und folgte dem Gigantosaurus. Marshall und Zuma kümmerten sich unterdessen um die brennenden Kisten. Zuma, Spritze! Ruff, Spritze! Rubble, schütte Sand drauf, um sie abzukühlen. Ruff, Schaufel! Die Fellfreunde arbeiteten Pfote an Pfote, sodass sie das Feuer schnell gelöscht hatten. Chase, benutze deinen Wärmescanner, um zu sehen, ob noch was anderes qualmt. Ruff, Wärmescanner starten! Tatsächlich entdeckte Chase noch etwas. Marshall, da ist etwas hinter dem Haufen. Es scheint sehr heiß zu sein. Jetzt nicht mehr. Und jetzt sahen sie auch, was es war. Hey, das ist Gigantosaurus' Antenne. Sie muss abgefallen sein. Deshalb hat die Fernbedienung nicht funktioniert. Wir müssen das Monster aufhalten. Kommt schon. Alle sprangen in das Feuerwehr-Spezialfahrzeug. Jetzt geht aber die Post ab, Freunde. Und Vollgas voraus. Bäuerin Yumi war gerade bei der Feldarbeit, als der Gigantosaurus sich näherte. Hä? Was ist das? So etwas hatte sie noch nie gesehen. Wow! Es ist ein feuerspeiendes Robotermonster. Das gerade einen Feuerball auf ihr Silo spuckte. Oh nein, nicht in das Silo. Wir haben es gerade erst mit Mais gefüllt. Ryder, Marshall, ich sehe Rauch bei Bäuerin Yumi. Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Marshall hat recht, sieh nach, was da los ist. Wir treffen uns dort. Ich flieg sofort hin. Yumi starrte immer noch ungläubig auf das brennende Silo, als Sky neben ihr landete. Keine Sorge, wir bringen den Roboter von hier weg. Danke, Sky. Was ist das für ein poppendes Geräusch? Aber da kam bereits die Bürgermeisterin angebraust, die nur Augen für das kleine weiße Huhn hatte. Henrietta, flieg runter, Liebling, ich fang dich auf! Doch der Roboter lief bereits weiter, als nun auch Marshall und die anderen den Bauernhof erreichten. Ihr müsst alle Abstand halten. Wir wissen nicht, was das Monster als nächstes tut. Doch, wenn es nach Bürgermeister Besserwisser ging. Als nächstes läuft es in meine Stadt. Er rannte dem Roboter hinterher und klammerte sich an dessen Schwanz fest. Gigantosaurus kommt mit mir! Nein! Doch der Gigantosaurus bewegte seinen Schwanz und schon fand sich der Bürgermeister auf seinem Rücken wieder. Stopp! Nicht! Hilfe! Ich weiß nicht, wie man auf ein Monster reitet! Freunde, folgt diesem Roboter! Geht klar! Schon war Sky wieder in der Luft. Doch Bäuerin Yumi zögerte. Psst, da ist wieder dieses poppende Geräusch. Das kam doch aus dem Silo. Alle auf Abstand gehen! Das Silodach explodierte und Unmengen gerösteter Maiskörner wurden herausgeschleudert. Seht mal, es regnet Popcorn! Lecker! Das ist mein Lieblingswetter! Nicht zu nahe ran, Freunde. Das Silo ist immer noch glühend heiß. Und es steht direkt neben dem Heu. Wir müssen es sofort abkühlen. Marshall wusste auch genau wie. Rocky, Feuerlöscher. Zuma, Spritze. Ich kühle das Dach ab. Ruh! Wasserdüsenauto. Da alle mit anpackten, hatten sie das Feuer im Nu gelöscht. Gut gemacht, Freunde, aber wir müssen immer noch das Monster aufhalten. Und mein Lieblingshühnchen retten. Na dann los! So schnell sie konnten, rasten alle dem Roboter hinterher. Ryder, wir können Gigantosaurus einholen, aber wie sollen wir ihn aufhalten? Wir müssen ihn irgendwie ausschalten, dann können wir ihn reparieren. Rocky, hast du immer noch die Antenne? Du kennst mich doch, Ryder, ich heb alles auf. Sky, wie sieht's aus? Ich sehe wieder Rauch und Gigantosaurus. Wo ist er? In der Nähe der Zentrale. Paw Patrol, zur Zentrale. Schnell! Der Gigantosaurus mit Henrietta auf dem Kopf und dem Bürgermeister auf dem Rücken hatte die Einsatzzentrale bereits erreicht, als Sky ihn einholte. Halte durch, Henrietta! Henrietta? Was ist mit... Der Bürgermeister rutschte vom Rücken zurück auf den Schwanz der Riesenechse. Das sagst du so leicht! Hilfe! Jetzt halt doch endlich an! Ich will sofort runter! Auch der Rest der Paw Patrol und Bürgermeisterin Gutherz erreichten nun die Zentrale. Sei tapfer, mein Kleines! Wir müssen überlegen, wie wir das Monster ausschalten können, aber zuerst retten wir Henrietta und den Bürgermeister. Guter Plan! Okay, ich werde näher ranfahren. Und du, Rubble, du holst mit dem Rettungsgreifer den Bürgermeister runter. Das kriege ich hin. Rubble fuhr den Greifer aus. Oh, hey, Vorsicht, mein Anzug. Und hatte Bürgermeister Besserwisser blitzschnell am Haken. Doch der Gigantosaurus machte immer noch, was er wollte. Oh, er spuckt einen neuen Feuerball aus. Und jetzt retten wir Henrietta. Zuma, Rocky, kommt mit mir. Meine Kabine reicht bis da oben hin, aber ich muss rauf auf den Kopf des Monsters. Ihr steuert das große Feuerwehrauto. Chase und Rubble lenkten das Spezialfahrzeug so nah wie möglich an den Roboter heran, während Marshall die Kabine direkt neben den Kopf des Monsters steuerte. Fenster runter! Halte still, Henrietta! Das Huhn befand sich direkt neben ihm. Aber der Gigantosaurus öffnete bereits wieder sein riesiges Maul. Schnell, Marshall! Gleich geht's los! Mit einem Satz sprang der Feuerwehrhund neben das Huhn. Doch im selben Moment begann sich der Kopf des Roboters zu drehen, immer schneller im Kreis herum. So viel zum Thema Stillhalten! Henrietta, spring auf! Das Huhn hüpfte also auf Marshalls Rücken. Aber der verlor das Gleichgewicht und rutschte den Schwanz der riesigen Echse hinunter. Nein! Glücklicherweise landeten die beiden weich. Doch der Roboter spuckte bereits den nächsten Feuerball. Oh oh, jetzt zielt er auf uns! Haltet euch bereit, Freunde! Spritzen und Schläuche! Schlauch hoch! Wasser an! Jetzt etwas nach links! Mehr nach links! Sehr gut! Ruhig halten! Von allen Seiten prasselte nun das Wasser auf das Maul des Gigantosaurus. Jetzt müsst ihr alles geben, Freunde! Achtung! Fertig! Und... Noch einmal verstärkten sie den Wasserdruck. Und plötzlich kam nur noch Rauch aus dem Maul des Roboters, bevor er in sich zusammensackte. Marshall! Freunde! Wir haben den Roboter gestoppt. Ja! Henrietta, oh, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Erleichtert drückte die Bürgermeisterin ihr Huhn an sich. Wir müssen den Roboter reparieren, sonst kann der Film nicht fertig gedreht werden. Ich glaube nicht, dass Gigantosaurus noch gruseliger sein könnte, als wir ihn gerade erlebt haben, Ryder. Schade, dass wir das nicht auf Video haben. Danny, ist die Kamera an deinem Helm noch an? Ja. Warte. Haha. Gut, dass ich immer vergesse, sie auszuschalten. Der Film war gerettet. Einige Tage später versammelten sich die Bewohner der Abenteuerbucht vor der großen Bühne. Die Fellfreunde konnten es kaum noch erwarten. Heute Abend wird der Film zum allerersten Mal gezeigt. Oh, es ist so aufregend, ich kann's nicht erwarten. Genauso wie die beiden Bürgermeister. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Also ehrlich, wer mag schon Filme? Es gibt nur einen Grund, weshalb ich hier bin. Ich bin der Star. Nun betrat Regisseurin Doreen die Bühne. Danke, Abenteuerbucht. Ihr habt mir geholfen, meinen Film zu drehen. Und danke, Danny, dass du deine Helmkamera angelassen hast. Ich heiße Draufgänger Danny X. Aber mein größter Dank geht an die Paw Patrol. Wir haben nämlich einen neuen Filmhelden unter uns. Marshall! Der Feuerwehrhund strahlte übers ganze Gesicht. Genauso wie Ryder. Super, Marshall! Oh, gern geschehen. Und nicht vergessen, wenn Sie wieder mal Hilfe beim Drehen brauchen, ein Roar reicht. Okay, und jetzt heißt es Film ab. Wartet! Wer guckt sich einen Film an ohne Popcorn? Frisch von Bäuerin Yumi. Wenn jemand Popcorn verdient hat, dann ich. Bürgermeister Besserwisser griff zu, als vor ihm plötzlich der Roboter auftauchte. Mit der Antenne auf dem Kopf. Ah, oh, Gigantosaurus! Er ist hinter mir her! Nicht schon wieder! Lasst mich! Hilfe! Susi mit der Fernbedienung in der Hand und Ryder zwinkerten sich zu. Und los geht's! Der Film begann. Und an diesem Abend war Marshall der stolzeste Hund in der ganzen Abenteuerbucht. Marshall macht's!